Kulturradio vom RBB. Feature. Unser Feature heute zeichnet die letzten Jahre des Dichters Gerhart Hauptmann nach. Als Hitler an die Macht kam, verließen die großen Kollegen von Brecht bis Stefan Zweig das Land. Er jedoch, der Repräsentant der deutschen Literatur und Nobelpreisträger, blieb. Gleich nach dem Ende des Krieges haben ihn Freunde und Mitarbeiter vom Vorwurf, er habe sich von den Nazis missbrauchen lassen, freigesprochen. Doch die Diskussion über sein Verhalten in der Hitler-Diktatur ist seitdem nicht abgebrochen. Hören Sie nun anlässlich Hauptmanns 150. Geburtstags das Feature »Der umworbene Dichter – Gerhart Hauptmanns Heimkehr« von Klaus Berlin. Ein Gemeinschaftsprogramm des RBB mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. In meinem Garten ein wandelnder Baum, das bin ich. Sein Wipfel zerrinnt wie Schaum, drin rauscht der Traum. Mich umgeht mit der Axt, doch stumm, Zimmermann tot. Von Sonne umlot ringsum. Wir wandeln zu zweit durch des Gartens Verlassenheit. Wie lange gibt er mir schon das Geleit? Wann sagt er wohl, es ist Zeit? Und wenn, dann bin ich bereit. Umworbene Dichter, Gerhart Hauptmanns Heimkehr, Feature von Klaus Berlin. Die Coriolan-Ouvertüre von Beethoven leitet die offizielle und würdige Trauerfeier ein, die die Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern in Stralsund für Gerhart Hauptmann gibt. Am Sonnabend, den 27. Juli, am Vorabend des Sonntags, an dem die sterbliche Hülle des großen Dichters seinem Wunsche gemäß vor Sonnenaufgang auf der Insel Hiddensee beigesetzt werden wird. Der große Saal im Stralsunder Rathaus ist an diesem Sommertag 1946 ins Halbdunkel getaucht. Überall brennende Kerzen. An der Stirnseite der Sarg des Dichters, von Blumen und Kränzen fast verdeckt. Und in unmittelbarer Nähe ein Tisch. Darauf die 17 Bände mit dem gesammelten Werk, die Ausgabe letzter Hand. Erschienen zu Hauptmanns 80. Geburtstag am 15. November 1942. Das schwarz verhangene Rednerpult betritt Oberst Tschulpanow, der Chef der politischen Verwaltung der sowjetischen Militäradministration in Deutschland. Die Bereitwilligkeit Hauptmanns, trotz hohen Alters seine große Pflicht gegenüber dem deutschen Volke zu erfüllen, ist weltbekannt. Kurz nach dem Zusammenbruch Hitlers Deutschlands, als die ersten Spuren der Morgenröte einer Neuentwicklung seiner Heimat erschien, hat er seine Stimme für diese neue Periode erhoben. In seiner Botschaft an den Kulturbund hat der weise Patriarch der deutschen Literatur sich in den Dienst der großen Sache der demokratischen Wiedergeburt Deutschland gestellt. Einige Sätze des Präsidenten des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, des Dichters Johannes R. Becher. Es ist noch nicht an der Zeit. Wir Gerhard Hauptmann, den Nachruf zu widmen, der deiner Bedeutung gemäß wäre. Dazu muss man selber auf einer Höhe stehen und das Riesengebirge deines Werkes überblicken können. Aber wir steigen erst wieder an aus dem Abgrund, in den wir verstoßen waren. So halten wir, von der Unruhe und das Schicksal unseres Volkes getrieben, nur einen Augenblick Rast, um das, was sterblich an dir war, der Erde zu übergeben. Indessen aber bist du längst auferstanden in deiner Unsterblichkeit. Ein Dreivierteljahr zuvor wurde Berlin von einem Gerücht erreicht. Der Dichter Gerhard Hauptmann, hieß es, brauche dringend Hilfe. Er liege krank und einsam in Agnetendorf, einem Ort am Fuß des Riesengebirges, abgeschnitten von der Heimat und isoliert von den Freunden, denn Agnetendorf gehört jetzt zu Polen. Am 2. Oktober 1945 bricht daraufhin eine kleine Expedition auf, um den Greis aus seiner misslichen Lage zu befreien. In den Autos, denen ein Lastwagen mit Lebensmitteln und Benzin folgt, Grigori Weiß, ein Journalist und sowjetischer Kulturoffizier. Und ein Deutscher, der Dichter Johannes R. Becher. Sie fahren durch ein verwüstetes Land. Zerschossene Städte, ausgebrannte Gehöfte, die Straßen häufig unpassierbar, die Brücken gesprengt. Sie kommen nur mühsam und auf Umwegen voran. Endlich, am Abend des 3. Oktober, rollt die Karawane langsam die letzte Steigung hinauf. Oben versteckt hinter Bäumen das schlossähnliche Haus, der Wiesenstein. Sie steigen aus und gehen die letzten Schritte durch den herbstlichen Park zu Fuß. Es ist trübe und nass. In der Tür, schmal und schwarz gekleidet, Margarete Hauptmann, die Frau des Dichters. Sie tritt ihnen entgegen und gleich wissen sie, sie sind nicht zu spät gekommen. Gerhard Hauptmann ist am Leben. Dzień dobry, witamy w domu Gerharda Hauptmana. Jest to dom, który został zbudowany w roku 1901. Jest to trzeci dom związany z Hauptmanem na Śląsku. Pierwszy był to dom urodzin w Szczawnie-Zdroju. Herzlich willkommen im Gerhard Hauptmann Haus. Das ist schon dritte Haus, welches ist mit Gerhard Hauptmann in Schlesien verbindet. Erste, das war das Geburtshaus in Bad Salzbrunn, Szczawnostrój. Zweite, das war das Haus in Mittelschreiberhau, Szklarska Poręba, wo hat Gerhard Hauptmann mit seinem ältesten Bruder Karl Hauptmann gewohnt. Seit Jahren 1901 hat Gerhard Hauptmann dieses Haus seinen Stammsitz genannt und hat hier gewohnt bis zu seinem Tod im Jahre 1946. Der Bau, nach Plänen des Berliner Architekten Hans Griesebach errichtet, lange ein polnisches Kinderheim, dann gründlich saniert, ist jetzt ein Ort, der an Gerhard Hauptmann erinnert. Von der früheren Einrichtung ist kaum etwas geblieben, doch die Empfangshalle wird noch immer von den Malereien des Schlesiers Johannes Maximilian Avenarius dominiert. Die Halle ist noch immer der prächtigste Raum. Auf alten Fotos wirkt sie kleiner, nicht so weiträumig, so luftig wie jetzt. Aber damals standen Möbel hier, Schränke, Sessel, ein Tisch, dazu viele Plastiken. Von der Decke hing ein Kronleuchter herab, eindrucksvoll wie alles in dieser Behausung. Jahre nach dem Oktober 1945, wenn auch Johannes R. Becher nicht mehr lebt, wird Grigori Weiß den Ausflug nach Agnetendorf in einem Bericht festhalten, der zu den wichtigen Zeugnissen über Hauptmanns letzte Monate gehört. Wir stiegen eine hölzerne Treppe empor, gingen an einer riesigen Marmorbüste Goethes vorbei und betraten ein geräumiges Zimmer, in dem Porträts an den Wänden hingen und viel Kristall und Porzellan stand. Auf den Armen trug man uns einen entkräfteten, bleichen, aber immer noch majestätisch wirkenden alten Mann entgegen. »Das ist mehr, als ich erwartet hatte«, sagte Gerhard Hauptmann leise. Er trug einen grauen Anzug von bequemem Schnitt. Unter dem Jackett war eine warme, bis oben hin zugeknöpfte Weste zu sehen. Um den Hals hatte er ein weißes Seidentuch geschlungen. »Ich bin bewegt und gerührt über die mir erwiesene Ehre«, fuhr er fort. Dabei wandte er sich, wie dies bei den Deutschen üblich ist, in erster Linie an die Militärpersonen. »Ich danke dem neuen, siegreichen Russland, dessen Menschen die ersten waren, die mich in diesen unruhevollen und schweren Tagen in meiner Einsamkeit aufgesucht haben.« Es fiel ihm schwer zu sprechen. Nach jedem Satz machte er eine lange Pause und holte mühsam Atem. »Die Gäste bleiben 6 Tage. Becher berichtet vom eben gegründeten Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands und er erzählt, dass sie im Deutschen Theater den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben. Hauptmann, schwach, aber aufmerksam, freut sich offenbar besonders über die bevorstehende Wiedereröffnung der Universitäten. Er berichtet vom Eindruck, den russische Literatur auf ihn machte. Ganz schmal geworden, durchsichtig fast, das Haar schlohweiß, sucht er seiner Kraftlosigkeit Herr zu werden. Ist er froh über den Besuch? Macht er eine gute Miene zum überraschenden Spiel? Wer weiß. Er hat es mit freundlichen und gutwilligen Leuten zu tun. Und vermutlich ist er froh, dass man in den Wirren dieser Tage an ihn denkt. Man spricht davon, ihn nach Deutschland zu holen. Einem Freund sagte er indes, er werde den Wiesenstein nicht verlassen, allenfalls mit den Füßen zuerst. Später, nach einem spontanen Entschluss, fahren die Besucher nach Liegnitz, um Lebensmittel und 20 Flaschen Cognac zu organisieren, die der Kranke zur Stärkung des müden Herzens benötigt. Der General, der die Abordnung empfängt, fragt, was Hauptmann während der Nazizeit schrieb und wie er sich politisch verhielt. Er fragt es ohne Argwohn. Die Neugier der Russen ist frei von Misstrauen und Zweifeln. Die russische Intelligenz, die russischen Germanisten oder überhaupt die Theatergänger wussten natürlich mit dieser Gestalt etwas anzufangen und hatten eine große Hochachtung davor. Und es war ihnen wichtig, Hauptmann materiell zu unterstützen und zu sich zu ziehen. Heinz-Dieter Tschörtner, Buchautor und Herausgeber, seit Jahrzehnten mit dem Werk Gerhard Hauptmanns vertraut. Verfasser einer Bibliografie und vieler Aufsätze über den Dichter. Becher war ja damals Präsident des neu gegründeten Kulturbundes, der damals noch nicht so stark einseitig parteilich gebunden war, sondern offener und breiter angelegt schien. Und er hat Hauptmann natürlich besser verstanden als viele andere, weil er auch genau wusste, wie es anderen Schriftstellern ergangen war. Dass Hauptmann nicht wollte, dass er also seinen Wiesenstein und sein Schlesien nicht verlassen wollte, ist ja verschiedentlich bezeugt. Und man kann davon ausgehen, dass er sich nicht auf diese Reise machen wollte. Andererseits 3 Lungenentzündungen, das war eben für den alten Herrn nicht zu überstehen. Er war ein gebrochener Mann nach dem Dresden-Erlebnis, diesem schrecklichen Bombardement, wo er ja mittendrin gesessen hat oder ein bisschen oberhalb. Man musste ihn ja auf der Tragbahr wieder zurück expedieren. Davon hat er sich nie wieder erholt. Der Abstand ist groß. Auf der einen Seite Becher, ein jetzt einflussreicher Mann, Kommunist und entschiedener Hitlergegner, der Dichter, der die 12 Jahre im sowjetischen Exil verbrachte. Auf der anderen Gerhard Hauptmann, über viele Jahre Repräsentant der deutschen Literatur, bewundert und gerühmt, der Nobelpreisträger von 1912, der 1933 im Land geblieben war. Von den neuen Machthabern benutzt und zugleich argwöhnisch belauert, von den Kollegen, die nun Vertriebene waren und irgendwo in der Welt ihr Auskommen suchten, enttäuscht attackiert, aus dem Gedächtnis verbannt und allmählich vergessen. Für viele von ihnen starb Hauptmann nicht erst 1946. Und nun das Wunder. Ausgerechnet die Fremden, jene, die im Krieg die meisten Opfer gebracht hatten, die von Deutschland nur Schlimmes wussten, ausgerechnet sie holen den alten Mann noch einmal ins Leben zurück. Sie fragen nicht nach Verstrickung und Schuld, die Fragen werden erst später laut und sie werden nicht von Russen gestellt. Es gab am Anfang, 1946, etwa 47, diese Rechtfertigungsversuche von seinen Mitarbeitern und Getreuen, den Herren Vogt und Beel und Hüllesen, die sich für ihn aussprachen. Aber das Pendel schlug dann rasch um und es gibt dann also so Äußerungen etwa von Herrn Karl S. Gutke, das ist ein Hauptmannforscher, der heute in den USA lebt und der also sagt, der Hauptmann ist ein Quisling der inneren Immigration, geölte und schwer vergoldete Wetterfahne. Nun, das ist gar nicht mal so sehr originell. Sein Hauptmann selbst hat sich mal schon 1882 mit einer Windfahne verglichen. Oder auch Fritz J. Radatz, ja, der hat also, als er die Tagebuchbände rezensierte, da hat er festgestellt, ja, dass angeblich Hauptmann in diesen Tagebuchbänden aus dem Ersten Weltkrieg die Dichter des Dritten Reiches antizipiert. Also das sind dann doch Vorwürfe, die immer noch da sind und die umstritten sind. Und heute gibt es nach wie vor die Weißwäscher, kann man praktisch mit Brecht sagen, die Weißwäscher. Und dann gibt es eben die Leute, die das kritisieren. Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Eberhard Hilscher. Er hat sich früh einen Namen gemacht durch Aufsätze über Thomas Mann und eine 1965 veröffentlichte Monographie, die im Anhang seinen Briefwechsel mit dem Nobelpreisträger aus Lübeck enthielt. Thomas Mann war sein Hausgott. Gerhard Hauptmann dagegen nahm er kaum wahr. Aber eines Tages, gefragt, ob er nicht eine Biografie über ihn schreiben könne, schob er andere Pläne auf und sagte zu. Das Buch erschien 1969 in der DDR, da war ihm der Dichter immer noch fremd. Später, in den 80er Jahren, hat Hilscher die Biografie für eine Neuausgabe noch einmal gründlich überarbeitet und ergänzt, aber ein Verehrer, sagt er, sei er auch da nicht geworden. Am 26. November 1933 veröffentlicht Klaus Mann in Saarbrücken einen Aufsatz, den er »Drinnen und draußen« nennt. Er, von Anfang an ohne Illusionen über die eben installierte Herrschaft der Nazis in Deutschland, lebt längst jenseits der Grenze. Wir finden kein Wort und keinen Gedanken für einen Typ wie den alten Gerhard Hauptmann. Aber Neid können wir doch keinesfalls empfinden, wenn wir ihn uns vorstellen. Diese wandelnde Parodie des Dichterfürsten, die persongewordene Karikatur des unpolitischen deutschen Genies, die da mit dummen Augen unter den bedeutenden Stirnfalten hervorlugt. Sah es frohgemut in seinem pathetisch hohlen, denkfaulen und habgierigen Innern aus, als er sich auf der Bühne eines Münchner Theaterhauses verneigte. Eine scheußliche Situation. Unklarheit und Gewalt bedienen sich eines solchen genauso lange, wie es ihnen passt. Wenn sie ihn nicht mehr brauchen, lassen sie ihn geschwind fallen. Klaus Mann hat Hauptmanns Gehabe, die königliche Selbstinszenierung, die pompösen Auftritte nie gemocht und gelegentlich ironisch glossiert. Jetzt empfindet er nur noch Verachtung. Es genügt nicht, dass er ein für alle Mal erklärt hat, ich mache mit. Er muss sich allen neuen Schwenkungen und Verstellungen anpassen, die Unklarheit und Gewalt für eben angebracht und ihren Zwecken nützlich halten. Da hilft ihm nichts mehr. Kein Trotz, der zu spät kommt. Er hat sich dem Teufel verkauft. Kein anderer, der 1933 in Deutschland blieb, hat mit seiner Entscheidung für so viel Entsetzen unter den Emigranten gesorgt wie Gerhard Hauptmann. Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Hans Meyer. Gerhard Hauptmann war der große Begriff. Gerhard Hauptmann war der Dichter schlechthin. Es gibt auch den berühmten Berliner Witz. Gerhard Hauptmann, der sich ja im MG-Rock als Goethe gemacht hatte. Gerhard Hauptmann schreitet im Tiergarten über den Rasen. Und der Parkwächter sagt, Sie, das können Sie aber nicht, da müssen Sie aber runtergehen. Und Gerhard Hauptmann, wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Und der Berliner sagt, doch natürlich, Sie sind der alte Jöte, aber Sie müssen trotzdem vom Rasen runter. Im Januar 1934 befasst sich Klaus Mann in einem langen Aufsatz mit der Situation der deutschen Literatur. Und wieder geht es auch um den Dichterfürsten. Er hatte es höchst eilig, überzulaufen. Jede Würde vergaß dieser alte Mann, um den Anschluss nur ja nicht zu versäumen. Das bedeutete für viele, die dem Dichter grenzenlos vertraut hatten, die allerfurchtbarste Überraschung, nicht für mich, wie ich gleich hinzufügen muss. Denn ich hatte diesem großen Gestalter immer geistig misstraut. Mit dem Nachlassen seiner beinahe physiologisch-schöpferischen Potenz und Kraft war sein Werk matter geworden. Es hatte keine hinreißende Kraft. So kam mir die üble, die beschämende Wendung, die er nahm, dieser traurige Ausklang einer glanzvollen Biografie, nicht eben unerwartet. Für andere aber war er wirklich und im tiefsten Ernst der Dichterfürst gewesen. Das ist die oberste Instanz im Reiche des deutschen Geistes. Zu den anderen hat auch der Vater gehört, Thomas Mann, der schon 1923 in seine Rede von Deutscher Republik eine Passage einfügte, die sich direkt an Hauptmann richtete. Der Sozialismus dieser Zeit ehrt in ihnen den mitleidigen Dichter der Weber und des Hannele, den Dichter der Armen. Und nachdem man der Demokratie alles nachgesagt hat, was ihr nachgesagt werden kann, ist festzustellen, dass sie des Landes geistige Spitzen nach Wegfall der dynastisch-feudalen der Nation sichtbar macht. Das unmittelbare Ansehen des Schriftstellers steigt im republikanischen Staat. Seine unmittelbare Verantwortlichkeit gleichermaßen. Ganz gleich, ob er persönlich dies je zu den Wünschbarkeiten zählte oder nicht. Lange, bis in den Sommer 1914, ist Gerhard Hauptmann Opposition gewesen, mehr noch ihr Repräsentant. Die Obrigkeit hat es ihm gelegentlich auf drastische Weise bestätigt. Kaiser Wilhelm II. Sorgte höchstpersönlich dafür, dass den Schillerpreis, den ihm eine Jury zuerkannt hatte, ein anderer bekam, der Dichter Ernst von Wildenbruch. Und hatte nicht 1913, mitten in der Breslauer Aufführung seines Festspiels zur Jahrhundertfeier der Befreiungskriege, der Kronprinz geräuschvoll und säbelrasselnd die Loge verlassen? Doch nun, nach Krieg und Novemberrevolution, ändert sich alles. In der Tat ist Gerhard Hauptmann während der Weimarer Republik in höchstem Maße als deren geistiger und künstlerischer Repräsentant verstanden worden. Was nicht heißen soll, dass er in politischem Konformismus diesem Staats- und Gesellschaftssystem unbedingt gefolgt wäre. Das mochte dem außenstehenden Betrachter damals häufig so erscheinen. Dennoch lebte Hauptmann auch zwischen 1918 und 1933 in einer geistigen Zwischenwelt, die eine völlige gesellschaftliche Integration des Dichters mit der Weimarer Republik verhinderte. Hans Meyer in einem Aufsatz und in einem seiner letzten Interviews. Und dann ein sehr merkwürdiger Abend, das war 1927, also der 65. Geburtstag. Schauspielhaus am Gendarmenmarkt in Berlin, eine Neuaufführung des Florian Geyer mit dem Berliner Schauspieler Walter Frank, der als Florian Geyer mit Leopold Jessner, der inszeniert hatte. Alles ist da, die beiden antipodischen Berliner Literaturkritiker, Alfred Kerr im Smoking mit der entsprechenden altmodischen Halsbinde und Herbert Jehring mit dem traditionellen grauen Anzug. Und da steht nun in der Loge, oben in dem Schinkelbau, Gerhard Hauptmann mit Margarete, im Frack, wohlgemerkt, und nimmt die Ovationen entgegen. Und die Ovationen, schon wieder dieser tiefe Widerspruch zwischen dem einstmals revolutionären Dichter der Weber und schon einem Werk des, reformistischen Versöhnungswillens zwischen Aristokratie, Bürgertum und geschundenen Bauern. Da habe ich Hauptmann dann zum letzten Mal gesehen. Und alles andere ist dann Nachgeschichte. Dann kam die Emigration. Das Weitere ist ja bekannt. Hakenkreuzfahne auf dem Haus in Hiddensee. Die hämischen Wohltaten, die Goebbels ihm zuteilen werden ließ, ganz mit dem Millimetermaß abgemessen. Als rührendes und schreckliches Dokument einer so großen Enttäuschung, die Gerhard Hauptmann bereitet hat, wird in die Literaturgeschichte eingehen der zürnende Abschiedsbrief, den der Kritiker Alfred Kerr, durch viele Jahre treuster Vorkämpfer des Weberdichters, an den einst hochverehrten, innig Geliebten richtete. Aus ihm spricht, jenseits eines persönlichen Schmerzes über die schier unglaubliche Untreue Hauptmanns gegen den alten Freund, die bittere, unversöhnliche Gekränktheit des Geistes, der wütende Gram über den, der ihn, den Geist, und damit sich verriet. Klaus Mann spricht von einem Text, der am 11. November 1933 in der Prager Zeitung Deutsche Freiheit stand. Der offene Brief beendet eine lange und intensive Beziehung. Nie hatte Kerr gefehlt, wenn eine Arbeit Hauptmanns auf die Bühne kam. Er galt als der schärfste, der unerbittlichste Kritiker, den Berlin hatte. Er war, wenn es darauf ankam, gnadenlos gegen alle. Aber wenn es um Hauptmann ging, geriet er ins Schwärmen. Hauptmann war in seinen Augen der neue, kühne Menschengestalter. Er war es bis zum 30. Januar 1933. An diesem Tag ziehen die Nazis durchs Brandenburger Tor. Und Hauptmann, der bewunderte Dichter, mit dem er, wie er sagt, durch dick und dünn geschritten und geritten ist, schweigt. Kerr, der Jude, verlässt Deutschland 2 Wochen später. Es gibt seit gestern keine Gemeinschaft zwischen mir und ihm, nicht im Leben und nicht im Tod. Ich kenne diesen Feigling nicht. Dornen sollen wachsen, wo er noch hinwankt. Und das Bewusstsein der Schande soll ihn würgen in jedem Augenblick. Etwas Unmenschliches vollzog sich vor seinen Augen, seine nächsten Freunde waren Opfer, er schwieg. Der große Altruist schwieg. Ich kann nicht schweigen, hatte Leo Tolstoi seine späte Schrift benannt. Ein Greis wie er, tapferer als er. In einem Zeitpunkt, als in Thule die Geister sich schieden. Ja, der alte Russe rief noch an der Schwelle des Grabes. Ich kann nicht schweigen. Hauptmann konnte. Gerhard Hauptmann, erschrocken und empört, nennt Kerr nun einen erbärmlichen Übeltäter, der an Selbstüberschätzung leide, und einen nichtsnutzigen Lump. Unter die grauenvollsten meiner Erlebnisse nenne ich den unerwarteten, meuchlerischen Überfall eines Menschen, der bis dahin den Eigensinn besaß, sich meinen Freund zu nennen. Der Geist dieses Literaten war unrein, aber im Unreinen keineswegs groß, sondern klein. Später, als der Ärger verflogen war, hat der Dichter sein Urteil freilich stark gemildert. Als die Rede einmal auf den Kerr-Aufsatz kam, berichtet der Hauptmann-Biograf Kurt Lothar Tank, habe er nach langem Schweigen sogar Verständnis gezeigt. Kerr hat Deutschland geliebt, das weiß ich genau. Er liebt es noch heute. Auch ich liebe Deutschland. Alfred Kerr musste seine Heimat verlassen, ich könnte es nicht tun. Aber ich weiß, was ein solcher Schritt bedeutet. Ich kann seinen Schmerz, seinen Hass verstehen. Der Mann war über 70, als die Nazis an die Macht kamen. Es war nicht abzusehen, wie weit sie es bleiben würden. Die Hoffnung Hauptmanns und anderer, selbst erfahrener Politiker, selbst linker Politiker, er habe bald abgewirtschaftet, hat er in der ersten Zeit auch geteilt. Die Literaturwissenschaftler Heinz-Dieter Tschörtner und Eberhard Hilscher. 1933 war er immerhin 70 Jahre alt. Und dass er dann auswandert und sagt, also er geht woanders hin, er wusste ja gar nicht, wie lange er noch lebt. Und dass er dann seinen Wiesenstein da aufgibt, dieses schöne Haus, was er seit 1900 bewohnt hat, das war also dann doch anders als etwa bei Thomas Mann. Er war schicksalsgläubig, er hat auch an den Mythos geglaubt. Gerade das Mythische, das spielt ja bei Hauptmann eine sehr große Rolle. Und dass er dann am Ende 1933 doch relativ ratlos war, dass da auf ihn eben Strömungen einwirkten, die ihm gar nicht unsympathisch waren. Thomas Mann, gerade im Begriff, sein neues Domizil im französischen Sanary-sur-Mer zu beziehen, Mitte Juni 1933 in einem Brief: Ich kann es dem alten Hauptmann nicht übel nehmen, dass er schweigt. Was soll er sich um Habe und Vaterland reden? Ich schweige auch. Einfach, weil ich gewohnt bin, die Dinge lange mit mir herumzutragen und zu verarbeiten, das heißt zu objektivieren. Obwohl zu Subjektivitäten in meinem Fall viel anders wäre. Meine Lage ist schwer und groß die Bitterkeit der für mich zu treffenden Entscheidungen, für die es nur lebensgefährliche Lösungen gibt. Ein paar Wochen vorher klingt alles noch ganz anders. Im Tagebuch reflektiert Thomas Mann die Austritte aus der Preußischen Akademie der Künste. Ricarda Huch freilich und Hauptmann sind geblieben. Auch dieser, der Mann der Republik, der Freund Eberts und Rathenaus, den Juden erhoben und groß gemacht haben. Er hat am Tage der Arbeit auf seinem Hause das Hakenkreuz hissen lassen. Er mag sich goethisch vorkommen in seiner Loyalität gegen das Gemeine. Es gefällt ihm zu konversieren mit Gescheiten, mit Tyrannen. Er war auch bei Mussolini. Ich hasse diese Attrappe, die ich verherrlichen half und die großartig ein Märtyrertum von sich weist, zu dem auch ich mich nicht geboren weiß, zu dem aber meine geistige Würde mich unweigerlich beruft. Ein Jahr später, im Juni 1934, hat Thomas Mann die Korrekturen eines neuen Essaybandes auf dem Tisch, der auch seinen Glückwunsch zu Hauptmanns 70. Geburtstag im November 1932 enthält. An den Verleger Gottfried Beermann Fischer. Einiges Skrupel macht mir offen gestanden die Hauptmann-Rede, die unleugbar etwas zur Unzeit kommt und deren Aufnahme man mir draußen verübeln wird. Aber schließlich, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Dann ändert Thomas Mann seine Meinung und spricht nun, wieder in einem Brief an Beermann Fischer, vom notwendigen Wegfall der Hauptmann-Rede. Er muss den Sinneswandel nicht erklären. Inzwischen weiß man überall in Emigrantenkreisen, dass Hauptmann sein Schweigen brach. Schon am 9. November 1933 hat er in den Leipziger Neuesten Nachrichten eine Ergebenheitsadresse veröffentlicht, die unter dem Titel »Ich sage Ja« am nächsten Tag auch in einer Stuttgarter Zeitung und am 11. November im Berliner Tageblatt steht. Der Austritt aus dem sogenannten Völkerbund, den unser leitender Staatsmann für Deutschland verfügt hat, ist nur in Einheit mit seiner fast gleichzeitigen großen Rede zu betrachten. Der entschlossene, ernste und ehrliche Wille zur Befriedung Europas ist in ihr zum überzeugenden Ausdruck gebracht. In ihrem Lichte erscheint der Austritt aus dem Völkerbund als eine unumgängliche Maßnahme, wenn dieses hohe Ziel erreicht werden soll. Nach der Rede des Reichskanzlers Adolf Hitler, in dieser Sache das Wort zu ergreifen, ist vollkommen überflüssig. Diese Rede besitzt bei einer universellen Erfassung ihres Gegenstandes vollkommene Überzeugungskraft. Ende März 36 dann ein Bekenntnis zu den Reichstagswahlen. Hauptmann, der in Rapallo weilt, ruft beim Berliner Tageblatt an, um sich für Führer und Volk auszusprechen. Leider habe ich hier bei meinem Alter nicht die Möglichkeit, eine Stimmurne zu erreichen. Darum wähle ich diesen Weg, um das Selbstverständliche zu sagen, nämlich, dass ich mich in diesem weltgeschichtlichen Augenblick mit dem geschlossenen Willen von Führer und Volk durchaus einig fühle. Zwei Jahre danach, Anfang April 38, steht wieder eine Hauptmannerklärung im Berliner Tageblatt. Diesmal zum Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich. Es war ein Sohn Deutsch-Österreichs, dessen eisernen Willen die Mächte hinter den Sternen ausersahen, um ihr längst gefallenes Verdikt über Nacht zu verwirklichen. Ich habe mir da mal einiges notiert, also das war meinetwegen von der Bücherverbrennung 1933, die bezeichnete er als reine Albernheit. Oder den spanischen Freiheitskampf damals 37, das ist ein verfluchter spanischer Unsinn. Oder wenn er von Döblin immerhin redet und sagt, das ist ein kleiner jüdischer Dummkopf. Oder Ossietzky, das ist ein gegenstandsloser Name für ihn. Und dann der Führerkult natürlich, das also von der sehr bedeutsamen Hitlerbibel redet. Oder gibt es sogar ein Verschen, was der Führer verfügt, war rechtens in jedem Betrag. Und noch 1944 immerhin, dass er sagt, der Führer kennt meine Achtung vor seiner gewaltigen, schicksalhaften Persönlichkeit. Einmal, 1938, schreibt Hauptmann sogar ins Tagebuch: Hitlers Reden gleichen der aufgehenden Sonne. Er verlässt nicht die Akademie der Künste und er reagiert auch nicht, als er gebeten wird, gegen Heinrich Manns Akademieausschluss zu protestieren. Der kunsthistorische Schriftsteller Julius Meyer-Graefe unternimmt 1934 einen weiteren Versuch, dem berühmten Kollegen die fatalen Irrtümer auszureden. Er reist nach Apollo, er redet auch mit ihm und kommt deprimiert zurück. Hauptmann hatte ihn abblitzen lassen. Meyer-Graefe spricht von einem unvorstellbaren Ausmaß an Unempfänglichkeit und berichtet, Hauptmann habe ihm mit überlegenem Wohlwollen lediglich erklärt: Das ist ein Naturgeschehen. Kannst du gegen einen Wasserfall anschwimmen? Was, fragt Hauptmann im Tagebuch, sind einzelne Menschen in diesem Spiel? Nur Narren, Kinder und Dummköpfe können glauben, eine Weltbewegung mit Worten aufzuhalten. Er sagt vom toten Hindenburg, in diesem Manne sei Gott gewesen. Er würdigt in Nachrufen aber auch Gorki und Samuel Fischer, seinen jüdischen Verleger. Dessen Schwiegersohn allerdings, Gottfried Beermann Fischer, der 1936 mit dem in Deutschland verfemten Teil des Verlages nach Wien emigriert, macht damals mit dem Dichter eher traurige Erfahrungen. Eine groteske Geschichte war der von Gerhard Hauptmann angekündigte Besuch anlässlich der Aufführung der Ratten im Burgtheater. Er bat uns, die Wiener Prominenz bei einem Empfang in unserem Haus zu versammeln, und so luden wir etwa 80 bekannte Künstler ein. 3 Tage vor dem festgesetzten Datum mussten wir auf Wunsch Hauptmanns die Sache absagen, da er Schwierigkeiten für sich befürchtete, wenn er sich im Hause eines so im öffentlichen Leben stehenden Emigranten feiern ließ. Hand in Hand mit dem damaligen deutschen Botschafter in Wien, Franz von Papen, erschien Hauptmann in der Kaiserloge der Burg, um die Huldigungen des österreichischen Publikums entgegenzunehmen. Am nächsten Abend kam Hauptmann mit seiner Frau heimlich, sozusagen inkognito, zum Abendessen in unser Haus. Mit 1000 Entschuldigungen und lahmen Begründungen. Kloster auf Hiddensee, 21. Juli 1933. Die Zeitereignisse bei uns sind einigermaßen beklemmend. Hauptmann empfindet das, wie ich aus einer beiläufigen Bemerkung mir gegenüber schließe, die er vor einigen Tagen tat. Meine Epoche beginnt mit 1870 und endigt mit dem Reichstagsbrand. Karl Friedrich Wilhelm Behl, immer nur CFW Behl genannt, der Freund und Jurist im Staatsdienst, vertraut mit Autor und Werk wie nur wenige, protokolliert seine Begegnung mit dem Dichter von 1932 bis zum Februar 1945. Man sieht sich auf dem Wiesenstein, in Italien, auch mal in einem Dresdner Hotel und häufig auf Hiddensee. Als er das erste Mal hierher kam, war er 23 Jahre alt. Er war ein junger Mann, der vom Vermögen seiner Frau lebte und der noch nichts Wesentliches geschrieben hatte. Und damals hätte ganz sicher kein Mensch vorausgesagt, dass er hier mal der prominenteste Sommergast werden würde. Sonja Kühne, die Leiterin der Gerhard-Hauptmann-Gedenkstätte auf Hiddensee. Er hat damals im Kloster gewohnt, in dem einzigen kleinen Gasthof, den es hier gab. Gasthof Schluck, unten in der Nähe des Hafens. Und er hat damals in dieser einen Nacht eines der schönsten Hiddensee-Gedichte geschrieben, die Mondscheinlerche. Dann ist er in Abständen immer wieder gekommen und es war, glaube ich, vor allem die Landschaft, die ihn fasziniert hat. Er hat also immer wieder geschrieben über das ganz besondere Licht, über das Gefühl, das ihn jedes Mal überkam, wenn sein Fuß diese Insel berührte, das Gefühl, also alle Probleme hinter sich zurückzulassen. Er ist dann bis um die Jahrhundertwende meistens mit Margarete Marschalk hier gewesen, seiner damaligen Freundin, die später seine zweite Frau wurde. Und dann ab 1916 kamen sie in jedem Jahr hier nach Kloster. Er hat dann in diesen Jahren auf der Lietzenburg gelebt, ein paar Jahre, ein paar Sommer. Dann später in der heutigen Vogelwarte, das hieß damals Haus am Meer. Dort 1924 gemeinsam mit Thomas Mann einen Sommer. Da gibt es also unzählige Geschichtchen und Geschichten darüber. Die bekannteste ist vielleicht, dass Thomas Mann hier den Zauberberg vollendet hat, die Figur des Minha Peperkorn entstand. Hauptmann freilich war entsetzt, als er mitbekam, dass Thomas Mann ihn vor Augen hatte, als er die Figur mit den schwülstigen Gebärden und den unvollendeten Sätzen schuf. Margarete, seine Frau, soll später, als sich die Aufregung gelegt hatte, zu Katja Mann gesagt haben, dieser Peperkorn sei sicher das schönste Monument für Gerhard. Nicht alles, was ich behaupte, möchte ich vertreten. Seltsamer Eintrag im Tagebuch. So seltsam und changierend wie vieles, was Hauptmann in den dunklen Jahren zwischen 1933 und 1945 sagt oder tut. Ich glaube, er hat überhaupt gar keine Meinung. Und das ist es also, dass er eben schwankte und in einem Maße ein gefühlsmäßig urteilender Mensch war. Und nicht intellektuell, der hat ja auch von sich gesagt, also dass ihm geistige Arbeit oder überhaupt intellektuelle Arbeit große Mühe bereitet. Ich muss immer wieder daran denken, dass er eben in seinen Tagebüchern, man liest dann irgendwelche Behauptungen nachher, irgendwie manchmal ein paar Seiten später, da sagt er gerade das Gegenteil davon. Wenn er schwieg, war sein Schweigen nicht unbedingt als Billigung zu verstehen. Die Herrschenden wussten es. Alfred Rosenberg, der Reichsphilosoph, schreibt im Juli 1942, 4,5 Monate vor dem 80. Geburtstag Hauptmanns, einen Brief an Goebbels. Wenn rein persönliche Ehrungen damit verbunden sein sollten, so habe ich dagegen keine Einwendungen. Immerhin scheint mir die Tatsache, dass Sie jedem deutschen Theater ein Stück von Hauptmann zur Aufführung übergeben, praktisch doch eine kulturpolitische Propaganda für Gerhard Hauptmanns Werk zu bedeuten. Ich bitte Sie deshalb, Ihren Beschluss in der Zahl der Aufführungen und Auswahl der Werke doch noch einmal zu überprüfen und rechtzeitig die Presse darauf aufmerksam zu machen, nicht etwa Gerhard Hauptmann als einen Dichter unserer Form zu feiern. Eine merkbare Temperiertheit der Presseaufsätze und eine Anzahl gut gearbeiteter kritischer Artikel erscheinen mir durchaus angebracht, um regulierend zu wirken. Auch Goebbels hat aus seiner Hauptmann-Abneigung, wenngleich nicht öffentlich, keinen Hehl gemacht. Im November 1936 hält er im Tagebuch fest: Ein alter Mann, etwas selbstgefällig und eitel und vollkommen schimmerlos der modernen Zeit gegenüberstehend. Mit dem kann man keine Lorbeeren mehr ernten. Aber es ist besser, er ist unser Freund als unser Feind. Hauptmanns Gefährten, vor allem C.F.W. Beel und Felix A. Vogt, haben später die Legende in Umlauf gebracht, die Nazis hätten schon 1937, den 75. Geburtstag, in geradezu jämmerlicher Weise übergangen und auch die geplanten Berliner Aufführungen zum 80. verboten. In Wahrheit, Einwände hin, Misstrauen her, nutzten sie noch einmal die Chance, sich im Licht seines Ruhms zu sonnen. Es gibt eine ganze Festwoche in Breslau, Theateraufführungen in Frankfurt am Main, Hamburg und München. Berlin zeigt 3, Wien sogar 7 Stücke. Die Zeitungen drucken Glückwunschartikel und der S. Fischer Verlag, von Peter Suhrkamp durch die schwierigen Zeiten gelotst, legt die 17-bändige Ausgabe des gesammelten Werks vor. Freilich, ohne Konzessionen geht es auch diesmal nicht ab. Die Edition verzichtet darauf, auch Hauptmanns Widmungen für jüdische Freunde zu übernehmen. Das ist eben, was man zu seiner Verteidigung unbedingt sagen muss, dass er sich für die Juden immer eingesetzt hat. Also ich habe hier zum Beispiel auch ein Zitat vor mir. Die Juden, sie haben mich gefördert, ermutigt, mir ihren hilfreichen Arm geboten, mir Steine aus dem Weg geräumt. Deutsche Juden sind Deutsche im besten Sinne des Wortes. Im Dienst am Vaterland und am deutschen Geist stehen sie uns Ariern in keiner Weise nach. Das hat er schon 1929 geschrieben. Und er hat sich für Walter Rathenau und damaligen Außenminister, für die Regisseure Brahm, Reinhard, Pinkus, mit denen hat er also Kontakte gehabt. Und es ist auch nicht richtig, wenn zum Beispiel der Hauptmannforscher Jan-Peter Barbier 1999 noch in Text und Kritik gesagt hat, Judenvernichtung habe er nahezu völlig ignoriert. Nun, da gibt es also auch eine Stelle im Tagebuch 1941 immerhin noch in Dresden. Ich sah einen sauber gekleideten, stillen Mann. Er trug auf der Brust einen großen gelben Stern. Darauf stand Jude. Sind wir Deutschen wirklich so weit gekommen, das ohne Scham anzusehen? Und schon 1933 hat er erklärt, warum lebe ich das Leid anderer so niederdrückend stark. Zum Beispiel das der Juden im gegenwärtigen Augenblick. Sie müssen weinen, wo wir uns freuen. Die Juden werden von weiterem Wachstum ausgeschlossen. Die Finsternisse sind natürlich eine besonders herausragende, auch thematische Arbeit, ein Einakter, ein Requiem auf den Tod eines jüdischen Freundes, des schlesischen Fabrikanten und Mäzens Max Pinkus. Sein Tod, noch in der Nazizeit natürlich, hat zu einem allgemeinen, halsverrenkten Wegblicken geführt. Max Pinkus, Chef einer Tischzeug- und Leinwandfabrik, ein leidenschaftlicher Sammler schlesischen Kulturguts, war im Sommer 1934 in Neustadt, Oberschlesien, gestorben. Er hatte eine einzigartige Bibliothek von 17.000 Bänden zusammengetragen. Er hatte der Stadt ein Krankenhaus, ein Altersheim, einen Erholungspark und eine Badeanstalt geschenkt. Doch nun, da er tot war, fiel man in tiefes, beschämendes Schweigen. Und Hauptmann hat als wohl einziger christlicher Gast an diesem Begräbnis teilgenommen. Und er hat es als ein Paradigma, als ein Signal auch verstanden. Das Schlusswort fasst das noch einmal ganz deutlich zusammen. Nicht nur ihr Juden, das trifft uns alle. Es ist völlig klar, dass von ihm nie eine braune Zeile erschienen ist. Und er hat sich sein Werk da völlig rein erhalten. Das Werk kennt keine Kompromisse. Die Finsternisse, 1937 geschrieben, Erinnerung und Anklage in einem, sind gespickt mit zeitkritischen Anspielungen. Ebenso die Schöpfungen der späten Jahre. Der große Traum, die 1942 vollendete epische Dichtung in Terzinen, mit ihrer wüsten, albtraumhaften Bilderfolge, die von Angst, Grauen und Mord erzählt, oder die Atriden-Tetralogie. Es handelt sich also um vier Stücke aus dem Iphigenienstoff, die er natürlich nicht in der goethisch-klassischen Haltung geschrieben hat. Es ist eine völlig substanzreiche Dichtung gegen Krieg und Menschenverachtung und Menschenopfer, Töten und alles das, was damit verbunden ist. Die letzten Jahre sind Jahre der Stille und Einsamkeit. Hauptmann verbringt sie meist in Agnetendorf. Er hat noch immer Pläne über Pläne. Er liest die Korrekturfahnen seiner Iphigenie in Aulis, diktiert Verse und Szenen und hat fast nur noch die engsten Freunde um sich. Wenn FCW Beel aus Berlin kommt, ist die Rede von Bombennächten. Bis 1943 hat Hauptmann regelmäßig ein paar Sommerwochen auf Hiddensee verbracht. Seit Hauptmann im Februar 1945 beim Aufenthalt in einem Sanatorium den Untergang Dresdens erlebt hat, ist sein Lebenswille gebrochen. Wieder auf dem Wiesenstein schreibt er noch einmal seinem Freund Felix A. Vogt: Ich habe es so weit gebracht, einige Male ums Haus zu gehen. Aber ich bin aus meinem Bett nicht vertrieben. Das ist alles, was ich Gutes von mir sagen kann. Das, was man Freude nennt, habe ich nicht. Später hat Margarete Hauptmann über die letzten Tage und Wochen des Dichters auf dem Wiesenstein berichtet. Das Schicksal Deutschlands, das Schicksal Europas und der Menschheit haben ihn bis zu seinem Ende tief bewegend beschäftigt. Und sein letztes Vorhaben ist es gewesen, über das Radio eine Rede an die Welt zu halten. Er hat auch einmal die Arbeit daran begonnen, aber eine überraschend eintretende Fiebererkrankung unterbrach sie sofort. Und dann trat der Tod zwischen ihn und diese Aufgabe. Wir waren damals eigentlich schon in den Vorbereitungen für eine Übersiedlung nach Berlin. Aber der Tod gab diesem Aufbruch Gerhard Hauptmanns ein anderes Ziel. Schon zweimal zuvor hatten uns die Russen die Übersiedlung nach Dresden oder Berlin angeboten. Gerhard Hauptmann hatte immer abgelehnt, den Wiesenstein zu verlassen. Am 7. April 1946 kam dann Oberst Sokolow aus Liegnitz mit dem, wie er sagte, letzten Angebot der Russen zur Übersiedlung nach Berlin, da nun auch die Evakuierung aller Deutschen aus dem Kreise Hirschberg nahe bevorstünde. Diesmal willigte Gerhard Hauptmann ein und sie begannen alle Vorbereitungen zur Reise, für die ein Sonderzug zur Verfügung gestellt werden sollte. Er ordnete selbst alles persönlich an, was er mitzunehmen wünschte. Nichts verriet, was dabei in seinem Inneren vorging. Die herrlichen Frühlingstage verbrachte er viel im Park. Da schlug das Wetter plötzlich um. Am 31. Mai zeigten sich Anzeichen einer Erkältung. Das hohe Fieber konnte durch kein Mittel herabgesetzt werden. Am Morgen des 3. Juni richtete Gerhard Hauptmann die Frage an uns: Bin ich noch in meinem Haus? Das waren seine letzten Worte, bevor er in Bewusstlosigkeit umfing. Am 6. Juni, nachmittags um 3.10 Uhr, entschlief er sanft und kampflos. Ende Juli trat dann Gerhard Hauptmann seine letzte Reise an. In dem gleichen Sonderzug, der den Lebenden hatte nach Berlin bringen sollen. Noch einmal weilte er als stummer Gast in der Stadt, die seinen jungen Ruhm begründet hatte. Dann wurde der Sarg nach Stralsund übergeführt und unter Teilnahme der ganzen Bevölkerung zu einer letzten festlichen Totenehrung durch die Straßen der alten Hansestadt in das gotische Rathaus gebracht. Am 28. Juli 1946 wurde Gerhard Hauptmann auf dem kleinen Friedhof vom Kloster auf Hiddensee bestattet, kurz vor Sonnenaufgang, wie es sein Wunsch gewesen war, weil er den Glauben in die Ewigkeit mit hinübernehmen wollte, am Anfang eines großen Morgens zu sein. Am offenen Grab hat sich die Menschenmenge versammelt. Zwischen der schwarzen Trauerkleidung, die Uniformen der Vertreter der sowjetischen Militäradministration und die farbigen Talare der Universitätsprofessoren. Die Grablegung beginnt. Die hohe, überschlanke Gestalt der Witwe, Frau Margarete Hauptmann, tritt an das Grab. In einem kleinen, schwarzen Sack hat sie Erde aus Schlesien mitgebracht. Sie küsst sie und lässt sie aus beiden Händen in die Gruft fallen. Du weißt nicht, was du gewesen bist. Du weißt nicht, wozu du genesen bist. Du bist noch von jedem Leiden genesen. Du bist und also bist du gewesen. Und also wirst du auch niemals sterben, sondern nur Leben um Leben erwerben. Was hast du jemals im Tode erkannt? Weder Luft, noch Wasser, noch trockenes Land, nicht Freund, nicht Weib, nicht Welt, nicht Geist, nicht was Gott, was Hölle, was Himmel heißt. Bleibt mir vom Leib mit eurem Geschrei, dass der Mensch nur ein Häuflein Asche sei. Seine eigene Asche hat niemand gesehen. Wovon wir wissen, ist auferstehen. Der umworbene Dichter. Gerhard Hauptmanns Heimkehr. Feature von Klaus Bellin. In historischen Aufnahmen Gerhard Hauptmann, Oberst Tulpanow, Johannes Erbecher und eine Rundfunkreporterin. Im Originalton Eberhard Hilscher, Heinz-Dieter Tschörtner, Sonja Kühne, Robert Schuber und Hans Meyer. Die Sprecher waren Christian Redl, Hans-Peter Hallwachs, Klaus Mannchen, Michael Schweighöfer, Dieter Mann, Friedhelm Ptock und Irm Herrmann. Ton Iris König und Kaspar Wollheim. Regieassistenz Sarah Hiron. Regie Beate Rosch. Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB ORB 2002.